Kundgabe 1926. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.05.1941. Verkünder des göttlichen Wortes. Wo zwei oder drei zusammen sind. Ihr sollt mir nachfolgen und also Liebe lehren und durch euer Leben den Mitmenschen ein gutes Beispiel sein. Dies ist mein Gebot, dass ich allen denen gebe, die mir dienen wollen, dass ihr mein Wort verbreitet und selbst einen Lebenswandel führet nach meinem Vorbild. Und dann wird das Evangelium wieder neu erstehen. Es wird mein Wort wieder lebendig werden in den Herzen der Menschen, denen ihr dieses Wort verkündet. Es gibt nur eine Wahrheit, und diese lehre ich euch, auf dass ihr sie weitergebet denen, die nach der Wahrheit Verlangen tragen. Und so ihr selbst in der Liebe lebet, werden sich an euch die Verheißungen erfüllen. Das heißt, lebet ihr nach meinem Wort, so muss auch wahrlich alles in Erfüllung gehen, was ich euch verheißen habe. Und daran erkennet ihr die Wahrheit, dass ich selbst im Wort bei euch bin, die ihr mich ersehnet. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Und ich lenke euer Denken. Ich lege euch die Worte in den Mund, auf dass ihr nun nur das redet, was meinem Willen entspricht. Dass ihr also das reine Evangelium verkündet euren Mitmenschen, dass ihr die reine Wahrheit ihnen weitergebt. Und weil dies mein Wille ist, dass die Wahrheit wieder unter den Menschen ersteht und verbreitet wird, unterweise ich meine Schüler und bilde sie aus zu rechten Verkündern meines Wortes. So dies geschehen ist, sollt ihr, die ihr mir dienen wollt, eure Mission erfüllen. Sie besteht darin, dass ihr furchtlos redet, wo nur ein einziger Mensch mein Wort begehrt, um seinen müden Leib zu stärken, indem er Nahrung für seine Seele aufnehmen möchte. Es wird die Zeit sehr bald da sein, da ihr diese Mission beginnt. Ihr werdet euch dann mir völlig anvertrauen müssen, denn die Welt wird euch hindern wollen an eurem Vorhaben. Aber ich gebe euch Kraft, ihr zu widerstehen. Und dann sollt ihr reden, wie es euch das Herz eingibt. Denn ich bin selbst bei euch, und ich werde es wahrlich zu verhindern wissen, dass ihr etwas anderes redet, als ich es will, als was ewige Wahrheit ist. Und dann wird man euch verfolgen um meinetwillen. Ihr werdet verschmäht werden, ihr werdet um meines Namens willen leiden müssen. Und doch soll euch dies nicht zurückhalten, emsig zu arbeiten und zu werben für mein Wort. Denn wer sich euch anschließet, der beteiligt sich gleichfalls am Werk der Erlösung. Denn auch er sucht die Seele des Mitmenschen zu retten von dem ewigen Verderben. Und so ihr Werke der Liebe verrichtet und Böses mit Gutem vergeltet, werdet ihr auch die Herzen derer gewinnen, die euch zuvor feindlich gesinnt waren. Und auch sie werden die Wahrheit dessen erkennen, was ihr, meine Diener auf Erden, der Menschheit verkündet. Und also wird meine Gemeinde stets größer werden, denn die Menschen werden die Kraft meines Wortes spüren und dieses mein Wort nicht mehr missen wollen. Sie werden es mit hungrigem Herzen aufnehmen und ohne Bedenken den alten Glauben fallen lassen, um jenes köstlichen Wortes willen, das ich selbst euch gebe, auf das ihr mich den Menschen künden sollt. Amen.